Hier ist Wout Weghorst und ihr hört das Wolfer Radio. Viel Spaß damit. Liebe Grüße. Wölfe Radio, der VfL Podcast mit Lenny Nero. Dort 3-1, schöner kann man das nicht spielen. Stuttgart beat 2 North in the complete defense. Brilliant stuff. Oh, it's got in for the goal of the season. Hallo liebe Freunde des VfL Wolfsburg, herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe des Wölferadio. Ja, Zielgerade ist angesagt. Schafft es der VfL, direkt in die Europa League einzuziehen? Klappt es mit Platz 6? Hängt unter anderem von der Performance gegen die Bayern ab. Und wie die so drauf sind, habe ich besprochen mit meinem Bayern-Experten Mario Kottkamp von der Münchner Produktionsfirma Yao Media. Und natürlich geht es um den VfL, die Lage beim VfL nach dem grandiosen Sieg gegen Schalke. Auf dem Weg nach Europa. Kommt jetzt auch eine lange Ecke, scharf reingeschnitten, aber Nübel ist da. Nachschuss, Viktor, 4-0! Tor! Da, wunderbar! Sauber! Sehr gute Antwort hier auf im Fernduell mit Hoffenheim. Schöne Ecke von Maximilian Arnold mit viel, viel Schnitt und viel, viel Druck aufs Tor gebracht. Da kommt Nübel angeflogen, der kann aber nur mit einer Faust klären und im Rückraum steht dann auch Viktor. Ja, goldrichtig, zieht ab direkt und markiert damit das 4-0. Und ja, das ist jetzt mal richtig komfortabel. Ja, so hat es geklungen, das 4-0 auf Schalke bei Wölfe Radio Arena Live. Malte und Jan so ein bisschen aus dem Sattel gegangen, auch natürlich bei dem, ja, man hat so ein bisschen die Verwunderung und die Überraschung gehört in der Stimme nach dem Tor von João Victor. War, glaube ich, nicht unbedingt mitzurechnen. Und natürlich werden wir das hier auch aufarbeiten, nicht nur das Spiel gegen Schalke, sondern auch, was so sonst los ist beim VfL Wolfsburg. Und das mache ich heute mit einem Premierengast im Wölfe Radio. Und das ist VfL-Fan Florian. Er hat seit 1997 eine Dauerkarte, ist groß Fan unseres Vereins und ja, gerade auch jetzt so zum Ende der Saison wollte ich mir gerne nochmal auch einen Fan einladen, mit dem wir hier dann alles nochmal so Revue passieren lassen, was so passiert ist. Grüß dich, Florian. Ja, hallo Lenny. Schön, dass ich dabei sein kann. Freut mich. Ja, freut mich auch, dass du die Zeit genommen hast. Ja, 4-0 bzw. 4-1 auf Schalke, das Gegentor, das können wir mal unter den Tisch fallen lassen. Aber wie hast du es gesehen? Hat es dich auch überrascht oder hast du genau damit gerechnet, dass die Mannschaft dann auch so nochmal performt? Ja, gehofft hatte ich schon und Zutrauen hatte ich auch, weil es war ja oft so, dass dann nach einem schlechteren Spiel dann auch wieder ein gutes Spiel kommen konnte und so war es ja dann auch. Aber dass wir so dominiert haben, hätte ich nicht gedacht, aber Schalke ist ja auch nochmal ein Thema für sich. Lag es denn an der Stärke des VfL für dich oder tatsächlich eher dann ein Stückchen weit mehr auch an der an der Schwäche von Schalke? So. Naja, Kombination aus beiden, würde ich sagen, so wie es ja oft im Sport ist. Aber natürlich haben wir solide gespielt, vernünftig hinten gestanden, guten Spielaufbau gehabt und dann auch die Tore zum richtigen Zeitpunkt gemacht. Klar, das 1-0 hätten wir vorher auch noch, da war, hätte Ginczek da abgespielt, dann hätte schon vorher 1-0 gestanden. Aber grundsätzlich haben wir super gespielt und dann ist es natürlich für eine verunsicherte Mannschaft wie Schalke auch schwer, dann ins Spiel reinzukommen. Und ja, wir haben unseren Auswärtsrekord, glaube ich, gleichgestellt, ne? Von den Auswärtssiegen pro Saison und Schalke arbeitet ja auch beim eigenen Rekord. Ja, ja, wir sind da sehr gut unterwegs, was das halt angeht. Zu Hause leider nicht ganz so, kommen wir ja nachher nochmal drauf, wenn es dann darum geht, wie dann auch so ein Stück weit die Saison gelaufen ist und natürlich auch von dem letzten Heimspiel gegen die Bayern. Aber was man halt gemerkt hat, oder das fand ich halt gut, kannst du mal sagen, wie du das siehst, dass die Mannschaft diesem Anführungsstrichen Druck auch standgehalten hat. Also das war ja nicht so, dass insbesondere aus dem Umfeld da so viel Positives kam. Also ich habe letztes Mal in der Sendung spaßeshalber gesagt, natürlich wird, wenn wir dann auf Schalke wieder verlieren, wer baut Schalke wieder auf? Das wird der VfL sein. Das war offensichtlich von ganz vielen Leuten auch ernst gemeint. Also die haben damit nicht gerechnet, dass das so passiert. Naja, ja, klar, so ein bisschen Sorge hatte man schon, weil wir kennen ja unseren VfL. Aber ich sag mal so, ich hatte nach dem Gladbach-Spiel so das Gefühl, gerade was Weghorst dann auch nochmal nach dem Spiel gesagt hat, klar, das war jetzt erstmal ein bisschen negativ in Anführungsstrichen, aber das war für die Mannschaft auch nochmal ein weiterer Schritt in der Entwicklung, was Charakter und so angeht, sage ich mal, dass das dann auch ein bisschen zu erwarten war, weil ich finde, es ist eine gute Mischung und die haben wirklich eine gute Entwicklung genommen und dann passt das auch dazu, finde ich, dass sie dann ja nach so einem Spiel dann auch sich gegenseitig doch motivieren können, auch vielleicht manchmal mit ein bisschen negativeren Worten oder, naja, ganz so negativ war es ja nicht, aber wurde schon mal ein bisschen Klartext geredet und dass der Druck, dass wir den Stand gehalten haben, ich glaube, das liegt auch ein bisschen an unseren Spielern. Glasner stellt die scheinbar dann, was das angeht, auch ganz gut ein. Ja, ist ganz interessant, weil es gab ja auch vor dem Spiel auf Schalke eine Umfrage im Wolfsblock. Wo steht der VfL am Ende der Saison? Also wie gesagt, vor dem Spiel. Und da haben fast 40% gesagt, das klappt überhaupt nicht mehr mit Europa. Also eher Platz 8 bis 10. Also da war der Pessimismus vor dem Spiel auf Schalke, weil das würde ja bedeuten, dass man gegen Bayern nichts holt und auf Schalke verliert, um da noch sozusagen komplett rauszurutschen. Dieser Pessimismus, den du gerade angesprochen hast, der ist ja da. Woran liegt das denn aus deiner Sicht? Weil du gesagt hast, wir kennen ja unseren VfL. Liegt es vielleicht so ein bisschen dahin auch begründet? Naja, also na klar. Also das ist ja, wie gesagt, leider oft so gewesen, dass wenn man mal einen Schritt machen konnte zu einer besseren Tabellensituation, die auch ein bisschen entspannter war für den Spieltag, dass man sagen konnte, okay, kann man auch mal verlieren in einem Spiel gegen guten Gegner, war es halt diesmal dann nicht der Fall. Und wir haben es echt super gemacht. Ja, ich bin zufrieden. Gut, umgekehrt können wir natürlich auch sagen, sichere Europa-League-Teilnahme oder Europa-League-Qualifikation haben dann im Summe dann, ich sag mal, fast 60% dann auch getippt, in Anführungsstrichen. Aber das fällt natürlich schon auf, dass da ein Großteil, und das sind wahrscheinlich auch dann die sich dann auch entsprechend ja auch äußern, das eher pessimistisch bewerten. Ja, also ich sage mal so, der Pessimismus ist ja dann auch manchmal schnell da, genauso wie der Optimismus. Und von daher, ich sage mal, also ich habe eher darauf geschaut, wie spielen denn die anderen, und ich wusste, dass Freiburg es gegen Bayern auch schwer haben wird. Und klar, Platz 7 ist Platz 6 wäre besser, aber ist halt auch Euroleague. Und von daher war ich diesbezüglich nicht so pessimistisch. Ich wusste, ich hatte schon ein Gefühl, dass es zwischen uns in Hoffenheim und Platz 6 geht. Ich wusste schon, dass Freiburg würde, glaube ich, verlieren, und ja, ist ja dann auch so gekommen. Ja. Also ich war nicht pessimistisch, aber vorsichtig vor der... Also gestrotzt hast du auch nicht vor Optimismus. Nein, gestrotzt nicht, aber ich hatte gute Hoffnung, dass es diesmal, was das angeht, mal anders wird. Ja, und richtig gut gelaufen ist das Spiel ja relativ schon von Anfang an für den VfL, insbesondere weil der Spieler des Spiels und wahrscheinlich auch ja der Spieler der letzten Wochen wieder souverän getroffen hat und gleich zweimal. Wout Weghorst, wie das geklungen hat, das hören wir uns auch nochmal an bei Wölfe Radio Arena Live, gleich mal beide Tore hintereinander. Meccalo holt sich die zweite Pille, schießt mit links, aber da ist er abgeblockt worden dann von Oczipka. In den Rücken, aber Steffen ist noch dran, jetzt auch, der läuft zur Grundlinie, flankt in die Mitte. Kinzek! Oh, Weghorst, Nachschuss, ja, schießt, Tor! Ja, Tolo! 1-0! Und ja, das ist wer? Sauber. Die Nummer 9 ist Weghorst, und damit macht er das vierte Tor in Folge für unsere Wölfe. Ja, ganz stark. Steffen, der da nachsitzt auf der linken Seite, bringt den Ball in die Mitte. Der findet erstmal Ginzek. Ginzeks Schuss wird noch geblockt von Kabak. Aber Weghorst hat dann die Nachschusschance, lässt dann den Schalker noch aussteigen. Und viel schiebt Platz. Links viel ins Platz. Eck. So, Maximilian Arnold, ein bisschen Platz auf Xaver Schlager, der auch direkt angelaufen hat. Aber schön gerettet auf Renate Steffen. Komm, leg ihn rechts ab. Guter Ball in die Mitte, das Weghorst, der chippt den Ball über Nübel. Ja, Tor! 2-0 für unsere Wölfe. Super, super gespielt. Ja, und das ist ja dann natürlich auch, hoffentlich haben sie uns gehört, so nach dem Motto. Aber Schlager mit einem guten vertikalen Pass da auf Steffen, der hat auf einmal ganz, ganz viel Platz, weil das Mittelfeld der Schalke ja damit ausgehebelt war. Guter Schnittstellenpass dann von Steffen Richtung Weghorst. Und Weghorst, ja, das kann er dann mit dem rechten Fuß, chippt er dann über Nübel. Ja, mehr oder weniger im Grätschen, ist auch keine Abseitssituation, alles sauber. Der Treffer zählt, 2-0, und wieder ist es Wout Weghorst, der da mit seinem Torekonto auf 16 Tore hochschraubt. Ja, schöne Geschichte für Wout. Er hat ja eine lange Durststrecke dann auch gehabt. Was macht ihn so stark? Also, dass er sich da auch wieder rausgezogen hat aus diesem Loch. Oder ist das so für einen Stürmer eigentlich eher normal, sagen wir mal so, dass er auch mal eine Durststrecke da hat? Naja, kommt ja immer auf den Spielertypen drauf an oder Stürmertypen, das weiß man ja auch. Da gibt's die und die. Und eigentlich weiß ich oder macht überhaupt schon den Eindruck, dass er wirklich ein starker Charakter ist, und das beweist er immer wieder. Und ich glaube, seine Gesamtsituation erzählt ja auch von seiner kleinen Tochter, oder ja, dass ihm das gerade auch viel Kraft gibt. Und ich glaube, die ganze Sache privat mit sportlicher Verbindung wird das dann ein gutes Ergebnis für so einen Stürmer wie Wout, dass er auch mal, wenn er ein paar Spiele nicht trifft. Jetzt hat er, glaube ich, alle, naja, da waren es mal zwischenzeitlich die letzten 5 Tore für den VfL, hat er dann gemacht gehabt am Stück. Das spricht dann auch wieder für sich. Ja, er hat ja auch mal diesen ganz besonderen Jubel. Er zählt ja sozusagen Geld, um seiner Tochter zu zeigen, Papa muss arbeiten. Das ist ja auch eine sehr, sehr schöne, so eine schöne Money-Money-Geste, was das angeht, die überhaupt nicht irgendwie arrogant rüberkommt oder so, weil, wie gesagt, ums Thema Geld verdienen muss sich die Familie Wichos wahrscheinlich nie wieder Sorgen machen im Leben, sozusagen. Aber das ist natürlich dann ein schöner Nebeneffekt, in Anführungsstrichen, für Tochter Jul macht er das ja, weil die ja immer so traurig ist, wenn er weggeht. Also insgesamt, auch nicht nur, weil er trifft, Wout ein absoluter Glücksfall für den VfL, auch in seiner zweiten Saison. Richtig. Vollkommen, also wirklich unglaublicher Spieler und ja, es ist ja auch noch einer der Spieler, ne, so zwar jetzt nicht direkt wie Miro Klose, aber Wout war ja doch jemand, der dann erst sehr spät zum Profifußball gekommen ist und ich glaube, das macht es dann auch nochmal aus. Also es ist eine Kombination aus vielen, das ist einfach ein starker Charakter, super Kerl, zumindest was man von ihm so sieht, wie er sich gibt und auch das Interview nach dem Spiel, das war so sympathisch, da sieht man selten Fußballer, die auf die Art und Weise so sich auch so preisgeben manchmal in der Öffentlichkeit. Ja, das merkt man ja relativ häufig auch, Anführungsstrichen, so ein bisschen pauschal bei den Holländern, die sind da ein bisschen lockerer, habe ich mal so einen Eindruck, also so in Gänze, was solche Sachen angeht, der haut ja auch öfter mal einen raus, da kommen wir vielleicht nachher auch nochmal drauf, das Spiel gegen Gladbach, nach dem Spiel gegen Gladbach, da war er ja sehr böse ins Gericht gegangen mit seiner Mannschaft, was das halt angeht, aber er sagt natürlich, jetzt dann auch nach dem Spiel auf Schalke, ordnet er es auch richtig ein und in Anführungsstrichen auch sympathisch sagt, er hat noch nicht mal gut gespielt, hat er ja, glaube ich, richtig gesagt. Ne? Wollte ich auch gerade sagen, das hat er auch noch erwähnt, dass er, ich weiß gar nicht, hat er gesagt, nicht richtig gut gespielt oder hat gesagt, ja, ich habe schlecht gespielt? Na, er war irgendwie platt, hat er gesagt. Ich kriege es jetzt auch nicht ganz zusammen. Das spricht nämlich auch für ihn, finde ich. So. Also, super Typ, auch wie er sich nach dem 4-0 noch gefreut hat in der Zeitlupe, also wirklich. Deswegen, Da als Gincheck nicht abgespielt hat, ich glaube 8. Minute oder so, wann das war, da war Wout aber auch nicht wirklich sauer. Ja, ja, das ist sehr gut. Wenn er zweimal getroffen hat, normalerweise ist er immer sauer, wenn er nicht trifft, davon ab, aber in dem Fall, glaube ich, hat das dann schon mal verschmerzen können, sagen wir es mal so. Also er sagt, er ist aufgestanden und war komplett platt. Das finde ich auch schon sehr bemerkenswert, weil, wie gesagt, er ist ja noch gar nichts passiert gewesen und er hat auch kein gutes Spiel gemacht, sagte er selber, nach eigener Einschätzung. Also das ist schon bemerkenswert, dass so ein Spieler dann auch so selbstkritisch ist, wenn er 2 Tore gemacht hat. Gut, fällt dann wahrscheinlich auch ein bisschen leichter, wahrscheinlich. Richtig, das stimmt. Aber er schätzt es wirklich realistisch ein, alles. Und das spricht auch für ihn. Wie gesagt, Wout Wechhorst, großer Anteil daran, dass der VfL Wolfsburg da steht, wo er steht. Ich glaube, ohne ihn und seine entsprechenden Saisontore hätten wir dann, glaube ich, auch nichts gerissen in diesem Jahr oder in dieser Saison. Spricht auch für seine Effektivität. Gucken wir nochmal, nehme ich da an dieser Stelle mal auf die Zahlen, wie wir es hier gerne machen, auch bei Wölfe Radio. Da hat er 2 Torschüsse abgegeben und die waren beide drin. 100% effektiv. Ansonsten, und da kommt das, glaube ich, so ein bisschen her, wo er sagte, er hat nicht so gut gespielt. Zweikampfquote 28%, Passquote 62%. Also ich glaube, er hat gemerkt, dass er nicht so im Spiel drin ist, trotz seiner beiden Tore. Richtig, aber er stand dann auch richtig. Und das Gute ist ja, wenn die Mannschaft drumherum funktioniert, dann wird man auch in so einem Spiel dann mal getragen. Und dann ist man trotzdem auf eine gewisse Art auch Matchgewinner. Genau, und die Mannschaft drumherum hat gestimmt an diesem Tag auf Schalke. 4 Tore geschossen, 10 Torschüsse abgegeben, 2 Kilometer mehr gelaufen als der Gegner. Das heißt, die Lenny-Serie hat wieder mal Bestand. Und interessant ist aber, dass normalerweise der VfL mindestens, ja, ich sag mal so 6-7 Kilometer noch mehr läuft in einem Spiel. Da haben die nur 110 abgerissen, die Schalker nur 108. Also die waren jetzt nicht besonders lauffreudig, sagen wir es mal so. Nein, also was mir auch aufgefallen ist, oder jetzt bei Zahlen ist, ne, ich weiß nicht, die Zahlen hast du jetzt wahrscheinlich nicht, aber das war für mich auch nochmal so eine Sache im Spiel, im ersten Viertel des Spiels, sage ich mal, dass ich glaube, Maxi hat mindestens 2, wenn nicht sogar 3 gelbe Karten auf sich gezogen. Schalke hat, fand ich, ziemlich ruppig gespielt, phasenweise, der Schiedsrichter hat das aber auch geahndet und ich glaube, Maxi hat das wirklich gut gemacht, weil sowas auch, wenn dann eine Mannschaft 2, 3, also 3 gelbe Karten haben sie auf jeden Fall relativ im kurzen Zeitraum bekommen und an 2 war Maxi beteiligt, also der gefaulte Spieler. Und das, finde ich, hat auch nochmal Auswirkungen aufs Spiel. Und spricht auch dafür, dass Schalke nicht so viel gelaufen ist, weil sie nicht hinterhergekommen sind und dann halt faultieren. Ja. Ballbesitz, VfL, leichter Vorteil, Zweikampfquote spricht für Schalke, 52%. Und die Passquote, ja, da ist ja so mein Dauerthema in dieser Saison. Also auch eine schlechtere Passquote als Schalke, das muss man erstmal hinkriegen, finde ich. Ja. So, das spricht, also wie gesagt, das habe ich ja die letzten Wochen auch immer schon mal aufgearbeitet, das spricht dafür, was noch zu tun ist, letztendlich dann auch beim VfL. Insgesamt aber natürlich eine Performance, wenn man da 4-1 auswärts gewinnt, dann kann man, glaube ich, nicht meckern. Schauen wir vor allen Dingen auch nochmal auf die ja, gescholtene Innenverteidigung. Das war ja auch so ein Part, die sich diesmal, glaube ich, da nichts haben großartig zu Schulden kommen lassen, außer vielleicht beim Gegentor. Da muss man ja den Gegner da passieren lassen. Aber Jay Brooks unterwegs gewesen, Zweikampfquote mit 62%, hat auch kaum einen Fehlpass mal gespielt, 91%. Kam da an den Mann. Das war ja eine solide Leistung, möchte ich mal sagen. Marin Pongracic, 88% Passquote, nur unwesentlich schlechter und sogar 67% Zweikampfquote. Also die Innenverteidigung hat einen sehr großen Part dazu beigetragen, weil sie letzten Wochen ja auch immer in der Kritik standen, insbesondere auch dann gegen Gladbach und gegen Freiburg. Diesmal dicht gehalten. Ja, also muss ich auch sagen, super gespielt. Man hat aber auch gesehen, dass der Stürmer von Schalke ja auch nicht die größte Person war. Aber nichtsdestotrotz haben wir gut gespielt hinten und auch sicher. Und wie gesagt, wenn das Passspiel von hinten heraus kommt, dann funktioniert es auch nur. Und deswegen gegen Gladbach war es wieder mal ein bisschen ein kleiner Schritt zurück, was so Konzentration angeht. Aber jetzt gegen Schalke war das auf jeden Fall wieder richtig gut. Hast Maximilian Arnold angesprochen, als Taktgeber im Mittelfeld, ein sehr, sehr starkes Spiel gemacht, auch was die Zahlen angeht, 90% Passquote, sehr stabil also in der Zentrale, 67% Zweikämpfe gewonnen und 11,11 Kilometer auch gelaufen. Was ein bisschen schade ist, hat nicht einmal aufs Tor geschossen. Oder hat auch keinen. Ja, das ist, also da muss, glaube ich, offensiv noch ein Stückchen weit mehr kommen, finde ich, von unseren Anführungsstrichen Sechsern, damit da noch ein bisschen mehr Torgefahr letztendlich ausgeht. Aber wie gesagt, 4-1 gewonnen und auch das eine da ja schön eingeleitet, das auch zumindest wieder. Auch wenn er dann jetzt dann hinterher nicht direkt dran beteiligt war an dem Tor. Aber grundsätzlich Maximilian Arnold dann auch sehr stark unterwegs gewesen gegen Schalke. Und einen möchte ich nochmal hervorheben, weil er auch noch ein Tor gemacht hat. Das ist der Kollege Kevin Mbabu, der ja ein Tor gemacht hat und seine Seite gut dicht bekommen hat. 65% Zweikampfquote gewonnen, sehr guter Wert da für ihn. Aber auch wieder die 57% Passquote. Da, das ist zu wenig. Also gerade wenn du dann da auf der Seite dann die Fehlpässe spielst, dann machst du eigentlich den Gegner automatisch wieder stark. Nichtsdestotrotz, Tor gemacht. Und das hören wir uns natürlich auch nochmal an bei Wölfe Radio Arena Live. So, und das ist jetzt nochmal eine Standardsituation aus dem Halbfeld, ja, wo Arnold dann eben auch von der halbrechten Seite mit dem linken Fuß für Gefahr sorgen kann. Kurz ausgeführt auf Ginzek, der ist im 16er, der schießt! Ginzek heißt der Mann! Mabu! Mabu holt sich den Abpraller zum 3:0. Super, super eingestudierte Freistoßvariante da von Maximilian Arnold, der auf dem kurzen Pfosten den Ball schnell ausführt. Das Ginzek taucht auf, schießt und da war eigentlich der Ball schon drin, übertrieben gesagt. Denn der setzt den Ball an Pfosten und den Abpraller holt sich Kevin Mabu zum 3:0. Ja, Kevin Mabu staubt ab sozusagen. Macht die Butze rein und hat beim VfL eine starke Entwicklung genommen, Florian. Richtig? Richtig. Also denke ich mal auch, das Selbstvertrauen ist einfach gewachsen, gerade jetzt in der Rückrunde, dann auch nach der Corona-Spielpause. Ja, also ich habe die Ansätze schon in den Testspielen vor der Saison gesehen, habe mich da ein bisschen gewundert, dass er da nicht ganz so das aufs Feld gebracht hat in der Hinrunde. Phasenweise schon. Aber jetzt in der Rückrunde super beständig und auch ein super Spieler. Und ich glaube auch wieder ein guter Charakter, der gut in die Mannschaft passt. Und er hat ja auch sich nicht groß beschwert, dass er dann anfangs nicht so viel gespielt hat. Auch, glaube ich, positiv selbstkritischer Spieler. Und bei denen kann die Entwicklung, denke ich mal, auch noch ein bisschen weiter nach oben gehen. Trotzdem spielt er jetzt schon richtig gut. Und wenn wir das mit der Passquote in der Sommerpause dann hinkriegen, dann können wir echt eine Menge erwarten. Aber die Erwartung sollte auch wieder nicht so hoch sein. Aber ich glaube auch, das ist halt so ein Faktor, da können wir dran arbeiten, weil das ist offensichtlich. Und das wird sich dann auch verbessern, wenn man dann ein bisschen mehr Training dahingehend investieren kann und nicht die Spiele nebenbei hat. Dann denke ich mal, dass das dann in der neuen Saison definitiv das Ziel ist, wie es ja in der diesjährigen Saison war, auch die Abwehr zu stabilisieren, was ja auch geklappt hat. Genauso denke ich, werden wir es auch in der Zukunft schaffen, die Passquote wieder gut hinzubekommen. Und Interessant ist ja bei Kevin Mbabu, dass er ja richtig angezählt worden ist von Schmadtke und Schäfer offensichtlich vor Weihnachten. Ja. Und gesagt worden ist, Junge, du spielst da einen Scheiß zusammen bisher, da haben wir uns mehr erwartet, als wir dich geholt haben. Auf der anderen Seite natürlich auch das Gefühl, muss ich erstmal gewöhnen an die Liga, klar, auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite muss man dann auch sagen, hat er auch wenig Kredit gehabt, ja, also insbesondere auch von den Fans, die, als dann sich William ja mit dem schlimmen Kreuzbandriss dann verletzt hat, alle gesagt haben, okay, jetzt können wir einpacken, jetzt muss man am Babu spielen. Also ich glaube, da müssen einige Abbitte leisten beim Kevin, würde ich sagen. Ja, aber ich glaube, das sind jetzt immer wieder welche, die ein bisschen meckern, die gibt es ja immer, aber grundsätzlich, denk mal, der hat am Anfang der Saison, ich glaube, ich weiß nicht, bei welchem Spiel es war, da hat er wirklich schlecht gespielt und auch einen Ball, weiß ich nicht, in den Himmel geschossen bei einem Torschuss. Da hat man dann schon so ein bisschen den Eindruck gehabt, so, was ist das jetzt? Aber ich denke mal, die Sicherheit, die sieht man jetzt auch. Er ist auch ein Spieler, der ins Risiko geht, der, sag ich mal, durch den Mann läuft oder ja, sich den Ball vorlegt und dann versucht, vorbeizulaufen. Und das sieht, wenn es nicht funktioniert, nicht so gut aus, wenn es funktioniert, ist es super, dann sagt man, wie der sich durchgetankt hat, ne, an drei Mann vorbei. Und das ist es jetzt auch, jetzt hat er Selbstvertrauen, jetzt läuft es auch. Und, ja, den musst du auch erstmal halten. Also das ist ja so. Das ist ja, also weil er ja auch, der ist ja kompakt, ja. Also der ist ja, den musst du erstmal vom Ball trennen, finde ich, von der Körperlichkeit her. Und wenn, und dann hat er diese Schnelligkeit dabei und wenn er die Kugel vorbeigelegt hat und er stellt sich das Gegenüber nicht mindestens ein bisschen geschickter an, dann ist der vorbei. Richtig. Und er zieht auch viel Fouls durch die Spielweise. Auch in der Position, wo wir dann die Tore geschossen haben, durch die schönen Freistöße von Maxi. Genau. Ich glaube, da wurde nämlich auch was am Babu gefoult, da in der Ecke. Naja, jedenfalls denke ich mal, hat die Pause scheinbar bei manchen Spielern auch was bewirkt, dass man vielleicht wirklich dann nicht nur im sportlichen Bereich, sondern auch mental vielleicht nochmal für sich selber ein bisschen gearbeitet hat. Und wenn Schmadtke und Schäfer ihm da ein ernstes Wörtchen mit ihm geredet haben, ich denke mal, zusammengefaltet werden die ihn schon nicht haben, aber ein Wörtchen mit ihm geredet haben und das hat gewirkt, dann spricht das ja auch für sich, ja, dass die Spieler erreicht werden und sich selber nicht aufgeben und ja, Kritik muss sein und wenn das umgesetzt wird und es besser läuft, dann ist es ja wunderbar, genau so ist es jetzt. Und ich finde auch, Mbabu habe ich vorher nicht abgeschrieben und sag, der kann sogar noch ein paar Schritte machen und dann werden wir noch mehr Freude an ihm haben. Ja, und genau darüber werden wir jetzt dann auch nochmal reden, weil wir müssen nochmal natürlich auch das einfließen lassen, auch wenn es im Nachhinein gar nicht so schlimm war, zumindest von der Auswirkung des Ergebnisses her, das Spiel in Gladbach und natürlich daran abgeleitet, wie denn die Mannschaft auch in der Saison performt hat. Das kann man so unter zwei Gesichtspunkten dann durchaus auch nochmal zusammenfassen, was sich dann auch für die Zukunft vielleicht verbessern sollte. Aber da hören wir jetzt erst nochmal rein in ja das Spiel Gladbach gegen Wolfsburg, das Tor zum 0:3, die Entscheidung dann auch bei Wölfe Radio Arena live. Kann ich euch nicht ersparen, gehört aber mit dazu. Das ist eine schöne Überleitung. Hören wir mal eben rein. Viel gespannt. Der nächste Fehlpass von Brooks wird dann auch, kann man froh sein, dass es nicht direkt durchgeht. Aber jetzt ist er mal doch auf der rechten Seite bei Traoré. Das ist im Strafraum in die Mitte zu Stindl. Stindl schießt Tor. Und damit dürfte die Messe hier in der 65. Minute gelesen sein. Katastrophaler Fehlpass. Und die Gladbacher kalt, effizient. So wie es eigentlich vom VfL uns gewünscht hätten. Ja, 0:3, da haben einige, wie wir ja dann auch gesehen haben, die Europa League schon abgeschrieben oder die europäische Qualifikation nach der Performance war auch schwach. Wout Weghorst hat die Mannschaft angezählt und ja, dann gab es die entsprechende richtige Reaktion. Ich will aber gar nicht so sehr ins Detail gehen, was das Spiel gegen Gladbach angeht, hat dann glaube ich auch jeder gesehen. Geht ja so auch ein bisschen in die Richtung, dass man sagt, wir haben dann die Gladbacher natürlich auch ein bisschen stark gemacht mit unserer Spielweise, habe ich ja letztes Mal auch schon so ein Stück weit analysiert. Aber ich würde das gerne als Aufhänger nehmen, Florian, um einmal so auf diese zwei Punkte, die in der Saison sehr augenfällig gewesen sind. Zum einen die mangelnde Präzision. VfL ist 16. in der Tabelle, was das Thema Passquote angeht, also die Präzision beim, im Spiel selber. Da sind alle anderen Mannschaften fast besser in der Bundesliga als wir. Und das Zweite, und das ist so ein Herzensthema, glaube ich, auch von dir, hatten wir so im Vorgespräch mal geklärt, das Thema Kontinuität und Konstanz, die war in ganz, ganz vielen Fällen nicht so vorhanden. Woran liegt das deiner Meinung nach? Und ja, wie würdest du das Ganze einordnen, jetzt auch mal sozusagen kurz vor Ende der Saison? Ja, ich glaube, jetzt in dieser Phase kann man schon mehrfach betrachten, da spielt natürlich, denke ich mal, die Anzahl der Spiele auf eine gewisse Art nach der Pause auch eine Rolle, dass mal vielleicht bei einem Spiel es nicht funktioniert, der Akku leer ist. Aber ich glaube, so ein bisschen hat man beim VfL schon immer gesehen, dass es oftmals, wie gesagt, in Situationen, wo man war, den nächsten Schritt gehen konnte, dann manchmal der nicht gemacht worden ist und dann, weiß nicht, Konzentrationsschwächen, also kleine Fehler waren es oftmals, wo man sich dann gesagt hat, man muss doch nicht sein, hätte man ja schneller besser verhindern können, aber das passiert auch beim VfL, das war unter vielen Trainern so, mit vielen Spielern, es wurde viel diskutiert, ob es jetzt an der Stadt Wolfsburg liegt, an der schnellen Zufriedenheit manchmal, wenn es gut läuft, wenn die Sicherheit da ist, ist, glaube ich, auch ein kleiner Faktor, aber ich denke mal, es gab schon diesbezüglich mal eine Veränderung, dadurch, dass Schmadtke einen neuen Kurs gefahren ist, so ein bisschen, was dann auch Gehälter angeht, dass es ein bisschen weiter runtergegangen ist. Ich glaube, dadurch sind dann auch wieder ein bisschen andere Typen von Spielern bei uns gelandet, glücklicherweise. Und von daher denke ich, das ist vielleicht noch ein kleines Problem manchmal, was man so von außen so sieht und rein interpretieren kann. Ich denke mal, manchmal ist es auch so, dass man vielleicht sagt, okay, wir haben jetzt 4-1 auswärts in Leverkusen gespielt, dann wird man natürlich gefeiert, feiert man sich selber und dann kann es schon leicht passieren im Sport, dass man dann im nächsten Spiel so ein bisschen überheblich agiert. Und waren ja auch nicht alle, ich will auch keine einzelnen hervorheben jetzt hier, aber es ist halt schon so, dass dann halt manchmal kleine Fehler bestraft werden und dann läuft so ein Spiel in die falsche Richtung, dann ist es auch schwierig, das dann wieder so umzudrehen. Jetzt glaube ich schon, ist es natürlich auch ein bisschen die körperliche Belastung, wenn Wouters sagt, dass er da jetzt, was war das Spiel, der Morgen, als er vom Spiel vor Schalke aufgestanden ist, wo er sich körperlich so leer gefühlt hat. Aber ich denke auch, das spielt dann auch nochmal eine Rolle jetzt in der Phase am Ende der Saison. Das sieht man von außen manchmal auch nicht. Ich weiß schon, die Profisportler, die Fußballer, die leisten schon eine Menge, was den Körper auch angeht. Und das zeigt sich dann auch manchmal. Genauso, es war ja auch mal so, dass Gladbach hat ja auch mal ein Grottenspiel hingelegt. Leverkusen hat man auch gesehen, das Spiel manchmal wunderbar. Und dann haben sie jetzt auch in der Endphase auch ganz schlechte Spiele hingelegt. Das kann mal passieren. Aber grundsätzlich denke ich mal mit der Einstellungssache, das ist auch noch was, wo man kontinuierlich mal mehr dran arbeiten müsste, damit auch ja so eine Sicherheit mehr da ist, so eine andere Sicherheit, nicht so eine Sicherheit, die einen verleiten lässt, dann mal unkonzentriert zu werden, sondern ja, ich will jetzt nicht sagen, so wie Bayern das innehat, das Bayern gehen, davon will ich ja gar nicht sprechen, aber grundsätzlich mehr Sicherheit im Spiel. Aber das hat sich, finde ich, schon die Saison verändert, dass auch nach Rückständen wiedergekommen wird. Also das sieht man schon. Deswegen glaube ich, muss man das Gladbach-Spiel da nicht unbedingt einordnen. Ich sage eher, das lag jetzt wirklich daran, dass die Belastung ziemlich hoch ist, die den Spielern ausgesetzt sind. Und ja, und es kam ja dazu, so gesehen hat der Glasner darauf reagiert, wurde ja ein bisschen gewechselt. Ja, der eine oder andere hat seine Chance vielleicht nicht so genutzt, wie man es vielleicht auch sich hätte wünschen können. Ja, also es wurde ja rotiert. Ich glaube, vier Veränderungen waren da in der Startaufstellung im Gladbach-Spiel, was ja dann gegen Schalke dann auch wieder korrigiert wurde. Wer hat dich denn außer Wout am meisten überzeugt in der Saison und umgekehrt, von wem hättest du deutlich mehr erwartet? Also überzeugt hat mich definitiv Maxi wieder, also Arnold, was er die Saison, er spielt wirklich, ich finde, er steht ein bisschen für die Kontinuität, die jetzt ein bisschen mehr da ist, auch seine Körpersprache, Körperhaltung, er hatte auch mal ein schlechtes Spiel, aber das war früher öfter mal so, dass er da Spiele hatte, wo er untergetaucht ist und jetzt ist er immer ein Faktor im Spiel, finde ich, die Saison. Also Maxi definitiv Und ja, von wem ich mir jetzt mehr erwartet hätte, da muss ich fast so ein bisschen überlegen. Weil eigentlich finde ich, läuft ganz gut. Ich finde, von allen Schlager hat sich prächtig gemacht. Klar könnte, Victor finde ich auch, er hat es für sich auch gesehen, seine Rolle gefunden. Er ist jetzt mehr so der Joker, der kommt, aber macht jetzt auch ein Tor, das läuft auch gut. Deswegen, so wirklich würde ich sagen, eine Enttäuschung von irgendeinem Spieler, wo man sich mehr erwartet hätte, gibt's eigentlich nicht. Ginczek war verletzt, da muss man sagen, der braucht erstmal ein bisschen reinzukommen. Nee, ich bin von niemandem enttäuscht. Letztendlich war es ja auch so, der VfL hat ja seine Leistung bestätigt in dieser Saison, war ja also nach der überraschenden Europapokalqualifikation durch Labbadia ja als Trainer mit herbeigeführt. Der VfL hat im Vergleich zum Vorjahr zum jetzigen Zeitpunkt nur 3 Punkte weniger. Also das ist okay, sagen wir es mal so. Es ist nicht zu erwarten, dass vielleicht die 3 Punkte noch mit dazukommen. Da wird man wahrscheinlich dann am Ende mit 6 Punkten Unterschied vielleicht sogar abschließen, was das angeht. Aber trotzdem, man hat sich, wenn das dann jetzt auch klappen sollte mit Platz 6, durchaus das bestätigt, was man in also einer sehr, sehr schwierigen Saison mit der ganzen auch Corona-Unterbrechung und das müsste, glaube ich, also das zu bestätigen, in Anführungsstrichen, fand ich jetzt nochmal eine Nummer schwieriger, als jetzt einfach dahin zu kommen und jetzt mal überraschend Sechster zu werden. Genau, also sehe ich genauso. Das haben sie wirklich super bestätigt. Selbst mit Platz 7, selbst wenn es, Platz 8 ist, wird nicht Platz 8. Aber sie haben es bestätigt und das ist definitiv schwieriger gewesen, glaube ich, als letzte Saison, was auch eine super Leistung war, was sie da gemacht haben mit Platz 6 am Ende und dem 8-1 dann auch noch gegen Augsburg. Deswegen, ich bin gegen Bayern gar nicht mal so pessimistisch. Ich glaube schon, dass wir dann nochmal eine richtig gute Leistung abliefern werden. Und von daher sage ich auch, das ist fast noch schwieriger gewesen oder höher zu bewerten, das jetzt bestätigt zu haben im Europapokal. Wo wir in Anführungsstrichen keine Augenwischerei betreiben dürfen, aus meiner Sicht, ist vor allen Dingen der Punkt, was die Performance angeht, wenn man sich so die Spiele anguckt. Also Wout Weghorst ist schon der ganz entscheidende Faktor, weil wenn man bedenkt, er hat so viele Tore geschossen wie die 4 nachfolgenden Spieler im VfL-Kader zusammen. Also das ist schon deutlich. Also man merkt schon, da ist keiner, der so in Anführungsstrichen in die Nähe sozusagen dieses Knipsers dann nochmal kommt. Und was halt auch auffällt, und da glaube ich, muss der VfL ansetzen, wenn er auch das Thema in der kommenden Saison, Stichwort internationale Qualifikation, verfolgen möchte, nämlich was das Thema Vorlagen angeht. Top-Vorlagengeber in dieser Saison ist Maximilian Arnold, hat 9 Tore vorbereitet, 9 Assists stehen zu Buche. Wenn man jetzt mal rausrechnet, das auf die Liga bezogen, wenn man da mal Bayern und Dortmund rausrechnet, dann rangieren trotzdem mit Kostic, mit Trimmel, mit Niederlechner mehrere Spieler noch vor dem besten Vorbereiter beim VfL, bei Mannschaften, die hinter den Wolfsburgern stehen. Also auch da gilt es, noch ein bisschen zuzulegen, was das Thema Vorlagen und so weiter angeht. Ja, obwohl man ja jetzt in den letzten Spielen sehr schöne Flanken auch gesehen hat, die Kopfballtoren wurden. Ja, klar. Ich meine jetzt nicht Maxi alleine, sondern generell gesamte Mannschaft. Weil, wie gesagt, nehmen wir den Faktor Weghorst mal raus, hat der VfL ein echtes Problem. Und wenn der sich verletzt, dann haben wir ein existenzielles Problem in der Liga, wollte ich damit sagen. Aber Lenny, das ist, finde ich, schon wieder die Diskussion, die wir mal hatten, weil eigentlich haben wir ja Ginczek war verletzt. Das ist ja eigentlich derjenige, der Weghorst dann auch nochmal ersetzen müsste, was ja dann, ich glaube, das war ja auch mal der Fall unter Labbadia eine Zeit lang, wo Weghorst dann mal verletzt war, wo Ginczek ihn super ersetzt hat und auch seine Tore gemacht hat. Deswegen glaube ich auch, die Verletzung von Ginczek, dass er jetzt diese Saison da auch seine Schwierigkeiten hatte, haben dazu geführt, dass es jetzt so aussieht, dass er kein zweiter Mann hinter Weghorst ist. Aber eigentlich bin ich der Meinung, haben wir da Ginczek. Und wenn er verletzungsfrei bleibt, dann geht er definitiv auch zweistellig, was die Tore angeht, pro Saison. Von daher glaube ich, da müssen wir nicht unbedingt nachlegen. Und mit der mit den Vorlagen, Pässe können ja auch oft Vorlagen sein. Und wenn wir nach Passquote arbeiten, glaube ich, werden wir auch wieder mehr gute Vorlagen haben. Nicht nur die Flanken, auch mal die Pässe in die Spitze. Ja, einfach mal den Stürmer auf den Weg schicken. Was finde ich aber schon auch auch besser funktioniert mittlerweile. Also ich sehe uns da eigentlich auf einem guten Weg und ich denke, das kriegen wir auch hin und wir brauchen jetzt nicht groß Verstärkungen, die da viel Geld ausgeben. Ich denke mal, jetzt Mamouche, glaube ich, ne? Ja, genau, da haben wir ja mehrere Spieler, die vielleicht auch von unten noch hochkommen können. Das sollte eher der Weg sein und ich glaube, die Kombination, die hat dann auch ja ein bisschen mehr Zukunft, weil ich denke, mit dem Geld, da wird man schon irgendwie gucken müssen, dass sich da alle so ein bisschen mehr zusammenreißen und der VfL wäre da gut beraten, dann halt den Kurs, den er jetzt fährt, auch so weiterzufahren. Und ich glaube, das machen sie auch, weil ich denke, Schmadtke hat da und gerade auch Schäfer, die haben da auch einen guten Blick drauf und die lenken uns schon in die richtige Richtung. Deswegen sage ich, wir brauchen nicht unbedingt Verstärkungen, Großeinkäufe, sondern wenn, dann ziehen wir noch jemanden aus der zweiten hoch. Und vielleicht hilft es ja dann auch schon gegen den deutschen Meister am kommenden Samstag, FC Bayern. Und wie es da so aussieht im Lager des Rekordmeisters, das habe ich mal besprochen mit einem weiteren Gast. Da hören wir jetzt auch mal kurz rein. Kombinationsspiel. Und das Kombinationsspiel im Wölferadio, das spiele ich mit meinem Experten für den FC Bayern München und das ist Mario Kottkamp von der Münchner TV-Produktionsgesellschaft Yao Media. Grüß dich, Mario. Hallo, Lars. Ja, du bist ja immer mal wieder bei den Bayern auch im Einsatz. Jetzt wird am Samstag die Schale in Wolfsburg doch noch überreicht. Hast du das so erwartet, eigentlich so am Ende des Tages, dass das doch dann so relativ einfach dann auch passiert ist für die Bayern? Also erstmal, das nimmt mir bitte nicht übel, aber es ist doch ganz nett, dass ihr immer wieder die Schale in Wolfsburg habt. Ne? Selber ist ja ein bisschen schwierig momentan. Deswegen könnt ihr wenigstens einmal zugucken, wenn die Bayern die Schale da holen. Ne? Das ist immer so nebenbei, aber bitte nicht übel nehmen. Auf der anderen Seite muss ich natürlich dazu sagen, wenn man ehrlich ist, konnte man das im Winter vielleicht nicht unbedingt erwarten. Mit teilweise 7 Punkten Rückstand oder was die Bayern hatten, dann vielleicht noch viel mehr. Und dann hat sich der Trainerwechsel dann doch bemerkbar gemacht. Am Ende muss man sagen, dass die Rückrunde natürlich sehr souverän war. Deswegen war es da schon irgendwann absehbar, weil die anderen Konkurrenten ja auch zusehend geschwächelt haben. Ob es jetzt Gladbach war oder Dortmund, Leverkusen, da kam dann ja nicht mehr so viel. Und deswegen war es dann am Ende eigentlich jetzt erwartbar, dass es wieder 3 Spieltage vor Schluss war. Das konnte man ja, wie gesagt, im Winter auch noch nicht sehen. Da hätte ich jetzt auch eher gesagt, dieses Jahr wird es nix. Ich hätte es für die Bundesliga auch echt gut gefunden, wenn es mal so gewesen wäre. Aber am Ende muss man sagen, die Leistung in der Rückrunde war natürlich mehr als souverän. Und da müssen sich eher die Konkurrenten fragen, was sie da falsch machen, dass sie da nicht mehr mithalten können. Trotzdem muss man auch, ob man jetzt Bayern-Fan ist oder nicht, das anerkennen und auch ein Kompliment aussprechen. Dass Hansi Flick und sein Trainerteam, und ich nenne bewusst das Trainerteam, weil ich glaube, dass auch die anderen da eine große Rolle spielen, Hermann Gerland etc., dass die es einfach geschafft haben, diese Mannschaft wieder in die Spur zu bringen. Das sind ja die gleichen Spieler, die unter Kovac 5-1 in Frankfurt verloren haben. Da sieht man mal, was dann so möglicherweise der interne Umgang und auch die mentale Einstellung zu Dingen für eine Rolle spielt im Profifußball heutzutage. Das ist ganz interessant, weil natürlich alle mal jetzt sagen, jawohl, das ist vor allen Dingen dann auch der Titel von Hansi Flick, der da die Mannschaft, wie du auch sagst, da wieder in die Spur gebracht hat. Wieso hat Hansi Flick so funktioniert? Beziehungsweise hatten die Spieler dann offensichtlich keine Wahl mehr, nachdem man das Alibi-Trainer verloren hatte? Oder auch andersrum gefragt, warum hat Kovac denn nicht funktioniert in Bayern? Ich glaube, dass der Hansi Flick eine große Gabe hat und das ist, er kann den Spielern zuhören und das haben sie ein bisschen vermisst, meiner Meinung nach, so wie ich es wahrgenommen habe vorher. Ja, Kovac hat sein Ziel gemacht. Kovac ist ein super netter Mensch. Ich habe auch, wie gesagt, das ein oder andere Interview mit ihm gemacht. Aber er hat sein Ziel und er lässt sich da nicht viel reinreden. Hansi Flick hat es halt anders versucht. Er hat halt einfach gesagt, so, pass mal auf, ich höre mir jetzt mal meinen wichtigsten Spielern oder möglicherweise sogar allen zu, nehme die Bedürfnisse mal einfach auf und guck mal, wie wir da wieder irgendwie Leistung draus formulieren können. Und das beste Beispiel ist da ja wahrscheinlich, sind die Führungsspieler unter anderem Thomas Müller, der natürlich dann ein hervorragendes halbes, dreiviertel Jahr jetzt gespielt hat mit, ich glaube, 20 Vorlagen, die er bisher gegeben hat, allein nur daran bemessen. war das schon top. Und bei Kovac hat er zum Beispiel in vielen Spielen ja keine Rolle mehr gespielt. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Davon gibt es aber mehrere. Und wenn man mit der Mannschaft spricht oder wenn man da hinhört, dann ist das die große Kunst, dass sich alle abgeholt fühlen. Und deswegen kommen immer diese Quervergleiche zu Jupp Heynckes, die ich ein bisschen Schwachsinn finde. Aber trotzdem, an der Stelle sind sie schon durchaus berechtigt, weil auch der hatte damals die Gabe, dem Ribéry von Robben zuzuhören und zu sagen, ja, was wollt ihr denn überhaupt? Erzählt mir doch einfach mal, was sind denn eure Verständnisse von Fußball? Was wollt ihr denn machen? Und so einfach kann man diese Jungs eigentlich einfangen. Das ist jetzt leichter gesagt als getan, weil wir könnten das jetzt wahrscheinlich nicht, wenn wir davor stehen würden. Man muss natürlich auch ein bisschen was vorweisen können. Und ich meine, dass Hansi Flick was von Fußball versteht, hat er ja auch 2014 bewiesen, im Konglomerat mit Jogi, weil der Weltmeistertitel ja nicht ausschließlich nur durch Jogi Löw erreicht wurde. Und dann, wie gesagt, die unaufgeregte Art, die war dann in dem Zeitpunkt genau das Richtige, wo es nicht lief und wo man dann möglicherweise sagen kann, das wird immer so leicht auch erzählt, ja, die haben gegen den Trainer gespielt und so, aber so ein bisschen was war da, glaube ich, schon dran, weil es dann ja auf einmal lief. Wobei, man muss ja auch ehrlicherweise sagen, Hansi Flick hat übernommen, dann lief es erstmal gut und dann gab es zwei Niederlagen hintereinander gegen Gladbach und Leverkusen. Und das darf man sich in München ja normalerweise gar nicht leisten. Und da sind sie dann aber trotzdem ruhig geblieben und haben ihn dann ja auch den Vertrag verlängert, weil sie gesehen haben, dass die Spieler mit ihm einverstanden sind. Und es sind nicht immer nur die großen Zampanos, die daher müssen, sondern einfach Menschen, die denen Neuers und Müllers und Lewandowskis einfach mal zuhören. Ist vielleicht manchmal sogar die entscheidendere Geschichte, als der große Taktikfuchs zu sein. Das ist ganz interessant, weil du Thomas Müller ja angesprochen hast, der für mich auch so ein bisschen sinnbildlich ist dafür, dass Bayern doch nochmal die Kurve gekriegt hat und dann letztendlich auch doch relativ souverän dann nochmal deutscher Meister auch dann geworden ist. Ist das tatsächlich nur dieses Anführungsstrichen Wertschätzende, so nach dem Motto, ich baue auf dich, oder ist das noch ein bisschen mehr? Also man hatte ja durchaus ja auch den Eindruck, der ist einfach nicht in Form, gerade auch zu Beginn der Saison, und Kovac hat Gründe gehabt, ihn dann letztendlich auch rauszunehmen. Oder war das tatsächlich so ein Ding, ja, ich bin eigentlich da jetzt missverstanden vom neuen Trainer sozusagen. Also wenn man sich die Karriere von Thomas Müller anschaut, dann muss man ja immer fragen, was heißt bei dem Menschen eigentlich in Form sein? Also er hat ja so einen unorthodoxen Spielstil, den kann man halt nicht kopieren. Er hat aber auch Laufwege, die kann man auch nicht kopieren. Und Thomas Müller kannst du nur in der Mannschaft brauchen, wenn du ihn so spielen lässt, wie er das für richtig hält. Wenn du ihn versuchst, in ein Korsett zu pressen, dann wird das nichts. Und ich glaube, das war ein großes Thema. Hansi Flick wusste das, 2014 Weltmeisterschaft, auch die Weltmeisterschaft davor, das waren die Turniere von Thomas Müller und da konnte er in der Mannschaft spielen. Er war nominell auf dem rechten Flügel meistens aufgeboten, aber im Grunde konnte er hinlaufen und machen und tun, was er wollte. Und dadurch, dass er halt so viel läuft im Spiel, also durchschnittlichen Laufqualitäten und die Kilometer sind ja für einen Offensivspieler herausragend meistens bei ihm, kompensiert er natürlich dann auch viel, wenn er seine Positionen verlässt. Das kann halt nicht jeder. Da musst du halt aber auch so viel laufen. Wenn du das dann nicht tust, dann machst du natürlich dem Gegner Tür und Tor auf. Und ich glaube, das war der große Kick, zu sagen, pass mal auf, du spielst bei mir und dann spielst du, wie du das Spiel verstehst. Und der andere Kick ist dann aber auch, dass die anderen 10 Leute auf dem Platz kapieren, pass mal auf, der Thomas, der bringt uns weiter, wenn er so spielt. Und wir müssen ihn so spielen lassen, weil wenn du da rechter Verteidiger hinter dem bist, dann kannst du auch wahnsinnig werden. Dann läufst du nämlich oft gegen 2. Wenn er da quasi nach links rüber gewechselt ist oder. Und dieses Gebilde, einfach das Verschieben und so, das hat jetzt, glaube ich, ganz gut hinbekommen. Also einfach sich anzuschauen, wie kann ich die Systematiken im Spiel verlagern. Wenn Thomas Müller läuft, dann läuft die ganze Mannschaft mit. Und ich glaube, das ist der große Key. Der bestimmt das Tempo von den Bayern und er bestimmt, wo er hinläuft und die anderen Spieler laufen mit. Und solange sie das machen und der Erfolg da ist, ist es wunderbar. Wenn die Egos zu groß werden, dann würden die sagen, warum soll ich jetzt für den laufen? Aber es läuft und der Trainer erklärt ihnen, warum sie es tun sollen und dann funktioniert das ganze Gebilde. Also wenn ihr eine Chance haben wollt am Samstag, dann nehmt Thomas Müller aus dem Spiel, dann habt ihr eine große Chance. Wenn das möglich ist, ich weiß es gar nicht. Also meiner Meinung nach schwer. Vielleicht kriegt er ja auch eine wohlverdiente Pause. Für Bayern geht es ja um nichts mehr. Das glaube ich nicht. Interessant war vor allen Dingen auch, dass die Corona-Pause den Bayern sozusagen überhaupt nichts ausgemacht hat. Man kam da ja wieder und hat alles relativ souverän dann auch gelöst, was man da vor der Brust hatte. Jetzt reden alle schon darüber, was denn für Folgen auch, ja ich sag mal, dann bei Bayern anstehen aus der Corona-Krise. Oliver Kahn hat schon gesagt, also so eine Umverteilung, Fernsehgeld, das ist eigentlich nicht zu machen mit den Bayern. Das würde sowieso schon viel passieren, auch auf dem Transfermarkt. Ja, vielleicht gibt es jetzt so ein bisschen Zurückhaltung, was so die Gesamtausgaben letztendlich angeht, aber ist eigentlich, oder sag mal, sind wir und damit auch die Bayern nicht wieder sozusagen auf dem Weg zu Business as usual, wie es vorher auch der Fall war? Ich würde mir wünschen, nein, aber vielleicht ist der Wunschvater des Gedanken. Ich glaube, es muss sich da was verändern. Diese Summen, die es da vorher gab, die sind ja keinem gut. Jetzt ist leider der neue Bundesliga-Tender leider, muss ich aus meiner Sicht sagen, wieder fast genauso hoch rausgegangen, wie es der letzte war. Das hat mich sehr verwundert. Ich habe gedacht, dass da wesentlich weniger Geld zu erzielen ist. Und das spricht in der Tat dafür, dass möglicherweise einfach da weitergemacht wird. Viele versuchen da weiterzumachen. Ich glaube, dass es aber da ein Umdenken geben muss. Also die 80, 90, 100 Millionen Transfers, da war ich nie von zu überzeugen. Und das werde ich auch nie sein. Also das ist einfach aus meiner Sicht Schwachsinn. Ich glaube, dass sich das schon verändern wird. Und die Bayern werden natürlich sich auch irgendwann hinterfragen müssen, macht das alles noch Sinn? Macht eine Saison, eine Liga Sinn, wo ich das 75. Mal in Folge Meister werden? Die macht keinen Sinn mehr, da kann ich aufhören. Das ist kein sportlicher Wettbewerb. Das heißt also, und das hat ja auch, so habe ich Oliver Kahn zumindest verstanden, er hat nicht ausgeschlossen, dass man sich schon Gedanken darüber macht, wie kann man es anders verteilen. Aber natürlich werden sie nicht hingehen und sagen, wir geben den Großteil des Kuchens her, weil dafür sagen sie, ja, den haben wir uns halt erarbeitet, das stimmt auch. Aber es macht ja keinen Sinn, das weiter zu halten. Und die Diskussion, ein amerikanisches Sportsystem zu überdenken in Deutschland und möglicherweise ein Salary Cap und dergleichen einzuführen, die sind ja da. Und die sollte man auch führen, wie ich finde, aber die kann man nicht in Deutschland führen, die muss man international führen, also in Europa. Das geht ja nur, wenn die großen europäischen Ligen alle mitziehen. Sonst macht es keinen Sinn, weil dann die ganzen Jungs abwandern und woanders spielen. Die sind halt Ich-AGs und spielen da, wo es das meiste Geld gibt. Punkt. Das heißt, da muss man abwarten, was da passiert. Aber ich kann mir nicht vorstellen, ich war auch vor ein paar Wochen bei Herder Peiner und habe da lange Stücke über den Präsidenten vom FC Bayern gemacht. Und der ist schon auch natürlich darauf erpicht, dass sie selber Erfolg haben. Aber ich glaube, er hat auch schon im Auge, dass das nicht gut für den Wettbewerb ist, wenn es immer so weitergeht und die Bayern 15 Spieltage vor Schluss Meister sind. Das bringt keinem was. Also da war ja letztes Jahr, die Saison war ja durchaus mal spannend, wo es dann bis zum letzten Spieltag noch um was ging. Das war ja irgendwie so, dass man mal sagt, wow, jetzt kann ich da wieder gucken am 34. Spieltag. Das haben wir dies jetzt leider wieder nicht gehabt. Aber nochmal, das liegt auch oft an der schwächelnden Konkurrenz. Und wenn ich zum Beispiel ein Beispiel rausnehme, ich habe durchaus Spätzle, die sind, Spätzle heißt bei euch Freunde, die sind Gladbach-Fans. Und die in der Vorrunde getönt haben, dass sie wieder da sind, dafür haben sie dann in der Rückrunde aber ganz schön geschwächelt. Und das liegt ja nicht an den Bayern. Das ist ja, hätten sie ja selber gewinnen können, die Spiele. Genauso die Dortmunder. Wenn man dann sieht, wie sie sich in der Hinrunde in München herspielen lassen, ist es natürlich fast peinlich. Das darf natürlich nicht passieren, wenn ich einen Anspruch habe, dass ich da oben mitspielen will. Ich will jetzt gar nicht von Leverkusen reden, die ja gefühlt seit 25 Jahren immer sagen, sie gehören oben mit dazu. Aber wenn es dann um die Wurst geht, dann verlieren sie halt die entscheidenden Spiele wieder. Und der Unterschied ist, dass diese Mannschaften halt dann auch mal gegen die Mannschaften von unten überraschend verlieren und Punkte abgeben. Und das passiert in Bayern seit gefühlt 15 Jahren eigentlich nicht mehr. Jetzt könnte es ja durchaus ein Vorteil sein, dass man jetzt die Liga schon zu Ende gebracht hat und man kann sich ja jetzt nochmal auf die Champions League konzentrieren, die ja dann im Turniermodus wahrscheinlich ausgetragen wird. Glaubst du, ist was drin dieses Jahr und dass das ein Vorteil ist, dass sozusagen Bayern jetzt genau den Fokus nur darauf richten kann? Die Diskussion kann man ja beidseitig führen. Da kann man ja auch sagen, das ist ein Nachteil. Weil die Bayern natürlich jetzt mit Abschluss der Saison am Wochenende dann möglicherweise 2-3 Wochen Pause haben, bis das Champions-League-Turnier beginnt. Die anderen Ligen spielen durch. Ja, Italien, England haben ja gerade erst wieder begonnen, Frankreich hat ganz beendet. Die nehmen wir mal raus. Aber die anderen beiden Ligen, auch Spanien hat wieder begonnen, die sind dann ja im Flow. Das heißt, die Bayern haben jetzt erstmal eine Pause. Das ist jetzt eine Diskussion. Da bin ich kein Sportwissenschaftler, zumindest nicht medizinischer Art, um zu beurteilen, ob jetzt eine 2-3-wöchige Pause eher gut oder schlecht ist. Und diese Diskussionen über Rhythmus, ja, da tue ich mich auch immer schwer. Das hat auch viel damit individueller Qualität zu tun. Natürlich sind sie davon überzeugt, dass sie es können dieses Jahr, weil sie halt alles daher spielen in 2020. Und warum sollen sie dann nicht in der Champions League alles daher spielen? Bis jetzt haben sie es ja auch gemacht. Also, man, das Spiel gegen Chelsea ist wahrscheinlich nur ja, man darf es nicht unterschätzen, aber normalerweise ist das ja, ist das wahrscheinlich, wird es noch machbar sein. Und dann kommt es halt auch darauf an, gegen wen spielt man dann. Und wenn das ein Turniermodus ist und es gibt nur ein Spiel, also ein K.O.-System, dann hilft ja sowieso alles vorher nicht, sondern dann ist diese Tagesform, die einfach dann entscheidend ist. Ja, und da ist die Frage, ist dann jemand, der 2 Wochen Pause hatte und erholt ist, besser drauf als jemand, der alle 3 Tage gespielt hat? Da gibt es ja solche und solche Meinungen. Tue ich mich schwer, aber grundsätzlich haben die Bayern natürlich eine Chance, auch auf eine große Chance sogar dieses Jahr, auch aufgrund der Tatsache, dass halt einfach dann mega Spiele sind zum Titel. Für die Top-Mannschaften ist natürlich eigentlich ein Nachteil, nur ein Spiel zu haben, weil auf 2 Spiele setzt du dich eigentlich gegen die, die schwächer sind, fast immer durch. Aber auf 1 Spiel gesehen kann ja alles passieren. Dann geht es ja möglicherweise ins Elfmeterschießen, gehört Glück dazu. Aber mit dem Selbstbewusstsein, was wir haben, warum sollen sie nicht in ein Spiel gegen Real Madrid da reingehen, wie in einem Spiel gegen Borussia Dortmund? Und die haben sie 2-mal geschlagen dieses Jahr. Jetzt gibt es Samstag das Spiel in Wolfsburg. Für Wolfsburg geht es noch darum, den 6. Platz fix zu machen im Fernduell mit Hoffenheim, die ja in Dortmund antreten müssen. Ist von den Bayern so ein lockeres Auslaufen, ein bisschen Partyfußball zu erwarten, oder werden die das von der Erwartung her, auf Erwartungshaltung ans Spiel von deiner Seite aus doch ein bisschen ernster nehmen? Nein. Also das hat man in den letzten 10, 15 Jahren nie gesehen. Die Bayern spielen immer Volldampf, da gibt es kein Auslaufen mehr. Das hat es mal gegeben mit dem Schonen, vielleicht noch in den 80ern, vielleicht auch noch in den 90ern hier und da, Verwaltungsfußball. Das gibt es aber nicht mehr. Die haben ja noch 2 große Ziele im Grunde, die Bayern. Und zwar wollen sie die 100-Tore-Marke knacken. Dazu fehlen, glaube ich, noch 4. Das heißt, das ist für sie, das mag man jetzt lustig finden oder auch nicht. Oder vielleicht auch lächerlich, aber für die Spieler ist sowas schon entscheidend, zu sagen, pass mal auf, da gab es mal eine Truppe, die haben 101 Tore geschossen in der Saison, wir sind besser als die legendäre Mannschaft. Das ist für die ein Kick. Also wenn damit sowas wie Joshua Kimmich spricht oder so, der sagt dann, jedes Spiel müssen wir 5, 6 Nüsse machen. Deswegen so werden die auch auftreten. Und gut, jetzt Lewandowski wird die, wenn ihr nicht allzu blind seid in Wolfsburg, dann am Wochenende keine 7 Tore machen, um dann die 40 von Gerd Müller voll zu machen. Aber trotzdem 33 ist für ihn Rekord und das sind Dinge, die wollen sie einfach beweisen. Thomas Müller müsste noch eine Vorlage geben, dann hätte er den Rekord für Vorlagen, den ewigen Bundesliga-Rekord. Und das kann man ja so weitermachen. Deswegen, das sind für diese Jungs sind das Ziele. Deswegen glaube ich nicht, dass sie es daher spielen. Die spielen mit voller Kapelle, die spielen mit der ersten Elf und da gehe ich zumindest mal von aus, weil er jetzt auch am letzten Wochenende ja schon mal auch notgedrungen aber den einen oder anderen reingeschmissen hat, auch von den jüngeren Leuten, die jetzt so nichts hatten. Aber von Anfang an, im letzten Saisonspiel, glaube ich, dass die mit voller Mannschaft, also mit den nominell 11 besten Spielern, die zur Verfügung stehen, erstmal anfangen. Dann sagen wir doch zum Schluss nochmal einen Tipp. Tipp 1-4. Und 4-mal Lewandowski. Das glaube ich nicht, auf die Torschütze kann ich mir nicht festlegen. Weiß ich nicht. Also auf jeden Fall Ivan Perisic. Ja, das würde ja passen. Ex-Spieler, dass er gegen uns trifft, das wird er immer ganz gerne gemacht. Aber ich glaube nicht, dass wir untergehen gegen die Bayern. Aber natürlich, klar, das wird eine große Herausforderung gegen den deutschen Meister am letzten Spieltag. Du hast eins nicht vergessen, die Corona-Zeit hat ja auch den Auswärtsmannschaften ist ja sehr zu Pass gekommen. Ja, die meisten, es sind ja viel mehr Auswärtssiege dabei als sonst. Für die Bayern spielt es eh keine Rolle. Da ist es immer gut, wenn kein Publikum da ist, weil sie können dann noch dominanter spielen. Das wird euch sicherlich ein bisschen fehlen. Und die Bayern haben die Ziele. Und ich sage auch nicht unbedingt, dass ein 4-1 herspielen sein muss, wenn sie die Chancen, die sie haben, treffen. Weil 4-5 Chancen haben sie immer im Spiel. Und wenn sie die machen, dann ist es so. Ich meine, die Saison, die Wolfsburg gespielt hat, finde ich à la Bonheur. Also weiß nicht, wie ihr es wertet bei euch, aber ich finde es eine tolle Saison gewesen und da würde sowas ja auch keinen Abbruch machen am Ende dann, wenn man das Spiel dann so verliert. Ich würde euch aber auch ein Unentschieden wünschen. Mir ist es eigentlich relativ egal, aber ich sag mal so, ich glaube halt, dass die Bayern volle Kapelle spielen. Einfach auch noch, weil das Champions League Turnier eben noch kommt und einfach um zu sagen, wir müssen gucken, dass wir 90 Minuten im Rhythmus bleiben. Warum sollen sie was herschenken? Ja, ich glaube auch nicht, dass Bayern dann grundsätzlich was herschenkt. Ich glaube auch, dass Hoffenheim in Dortmund verlieren wird und wir verlieren gegen die Bayern, wie es halt meistens oder üblich ist. Dann hat sich gar nichts verändert. Das Hinspiel war knapp, knappe Niederlage gegen Bayern. Wenn wir es ähnlich offen gestalten können, ich glaube, dann wären die meisten schon zufrieden. Und ob es so kommen wird, das werden wir dann am Samstag sehen im Spiel des VfL Wolfsburg gegen den FC Bayern München. Darüber habe ich gesprochen mit Mario Kottkamp von der Münchner TV-Produktionsgesellschaft Yahoo Media und, wie wir gehört haben, ja durchaus auch Experte für den FC Bayern. Ich danke dir für das Gespräch. Danke auch. Schönen Gruß. Der Eintracht Braunschweig-Witz der Woche. Zwei Eintracht Braunschweig-Fans sind im Fitnessstudio und nach dem Sport gehen sie dann auch duschen. Und dann sagt der eine zum anderen, du, gib mir mal bitte dein Shampoo. Und sagt der andere, hä, wieso das denn? Du hast doch deins da gleich neben dir. Sagt der andere wieder, ja, ich weiß, aber hier steht drauf für trockenes Haar und meins ist noch nass. Fan-Infos. Der VfL Wolfsburg veranstaltet vor dem Spiel gegen die Bayern wieder so ein Live-Event im Internet. Gegen Dortmund war das ja schon mal der Fall. So bei YouTube und bei Facebook, da gibt es dann Talk aus der Autostadt und auch ein Gewinnspiel, kann man sich für anmelden. Mehr Informationen gibt es auch in der VfL-App und natürlich da auf der Homepage. Da gibt es dann entsprechend Möglichkeiten, was zu gewinnen. Unter anderem ein bisschen was Flüssiges für die trockenen Kehlen im Sommer. Also gerne mal reinschauen, dann am Samstag rund ums Spiel gegen die Bayern. Am Sonntag performen dann auch die Frauen im AOK-Stadion gegen Bayern 04 Leverkusen. Ja, leider ohne Zuschauer, aber dafür dann live auf Eurosport und Magenta Sport kann man sich das reinziehen, das Spiel, wo dann auch die Schale überreicht wird und ja, für Pernille Harder aller Voraussicht nach die Torjägerinnenkanone. Das lohnt sich doch dann auch reinzuschalten am Sonntag, 14 Uhr Anstoß und dann ja live Eurosport oder Magenta Sport, wer es hat. Und wir springen wieder einen Tag zurück, denn Wölfe Radio Arena Live gibt es auch wieder vom letzten Spiel des VfL gegen die Bayern. Logischerweise aus dem Fansaal kommentieren wir wieder, denn im Stadion geht ja leider nicht. Und ja, da sind Jan und ich dann am Start und werden euch das dann durch die grün-weiße Brille näher bringen, die ganze Geschichte. Wenn wir es technisch hinkriegen, starten auch noch eine kleine Premiere im Wölfe Radio. Da lohnt es sich auf alle Fälle einzuschalten. Wer es nicht angucken kann im Fernsehen, also dann auch gerne dann wölferadio.de anwählen und dann den Audio-Livestream mit uns genießen. Der VfL-Podcast. Ja, bei mir immer noch VfL-Fan Florian zu Gast im Wölferadio. Schön, dass du so lange ausgehalten hast. Du hast eben gerade nochmal was erzählt, von wegen auch perspektivisch, für dich brauchen wir keine großartigen neue Verpflichtungen mehr. Jetzt ist es ja so, dass man durchaus aber drüber nachdenkt beim VfL, wenn sich noch was ergibt, insbesondere auf den Außen oder auch sogar in der Innenverteidigung noch mal was zu machen nach dem Abgang von Robin Knoche. Nötig für dich oder doch eher nicht? Nee, weil ich finde, Tisserand, der hat eine Zeit lang also auch einen super Innenverteidiger gespielt. Ich finde schon, wir haben die Spieler und ich muss jetzt echt noch mal überlegen, was war jetzt eigentlich nochmal mit Bruma? Kommt der nochmal zurück? Ja, ja, Bruma kommt wieder, ist ausgeliehen an Mainz 05, ja. Kommt nach der Saison wieder. Offensichtlich ist da keine Kaufoption oder ähnliches gezogen worden, wenn es die gab. Insofern also, hast du dann ja nochmal einen mehr. Richtig, deswegen, wenn Bruma für sich auch zufrieden ist, dass er der Backup ist, oder beziehungsweise heißt Backup, ich glaube schon, dass in der Saison, da wird das dann auch nochmal rotieren, weil ja, wenn einer verletzungsfrei durchgeht, dann ist das super, aber passiert dann auch nicht immer. Deswegen, glaube ich, würde dann einer wie Bruma auch uns stehen, weil er ist ja auch eine Kante und also Innenverteidiger haben wir echt, ja, gute. Er ist halt auch nicht so schnell. Das macht ja jetzt Pongracic insbesondere aus, dass er auch schnell ist. Brooks ist auch schnell, weil er große Schritte machen kann. Von daher, ja, ich bleib dabei. Ich sage, wenn dann nochmal wen aus der zweiten hochziehen, denen dann auch mal eine Chance geben, das wäre dann, was hast du gesagt, Innenverteidiger Nummer 5 oder so. Davon reden wir dann, oder? Weil eigentlich 4 haben wir ja dann, ne? Ja gut, ich meine, es liegt ja ein bisschen auf der Hand, wenn man Bruma gehen würde oder man einen Abnehmer finden würde, dann würde man da keine Steine in den Weg legen, sagen wir es mal so. Nö, also dann kann man auch Ersatz holen, aber ich denke mal, da muss man jetzt nicht so so weit das Portemonnaie aufmachen. Da sollte man eher mal gucken, dass man jemanden hat, der vielleicht Bock hat, die Chance zu nutzen beim VfL Wolfsburg, ja, ein Ersatzinnenverteidiger zu sein. Und wenn er reinkommt, dass er brennt. Ja, und ich denke mal, das kann man dann natürlich machen, wenn Boomer in einen anderen Verein findet. Viel wird natürlich auch davon abhängen, ob der VfL jetzt letztendlich Sechster oder Siebter wird. Das wird natürlich davon abhängen, wie Hoffenheim performt in Dortmund. Alles, was sozusagen ein identisches Ergebnis in Wolfsburg und in Dortmund ergibt, reicht dem VfL für Platz 6. Soll der VfL verlieren und Hoffenheim mindestens einen Punkt holen, müsste man in die schwierigere Qualifikation zur Europa League. Und das, so hatte ja Jörg Schmadtke auch schon gesagt, würde dann auch Auswirkungen haben auf den Kader und auf die Struktur. Da muss man dann schauen, insbesondere, oder wie hat er gesagt, viel ist nicht möglich, weil die zarten Zeiten gerade schwierig sind. Also das gilt sozusagen nicht nur für uns, sondern auch für alle Bundesliga-Clubs. Und ja, deswegen müssen wir einfach mal abwarten, wie sich das Spiel am Samstag gegen die Bayern und natürlich parallel dann Dortmund gegen Hoffenheim gestaltet. Da schauen wir besonders hin und VfL-Fan Florian wird auch besonders hinschauen. Mit ihm habe ich sozusagen das Ganze hier mal durchgekaut, die aktuelle Lage beim VfL und wie der VfL dann vielleicht auch ja tatsächlich den letzten Schritt machen könnte nach Europa. Und ja, ich danke dir recht herzlich, dass du zu Gast warst heute. Ja, danke Lenny, dass ich dabei sein durfte. Hat Spaß gemacht. Ja, mir auch. Und wer auch gerne mal zu Gast sein möchte hier im Wölferadio, einfach melden, lenny@lennynero.de. Da schreibt man mir eine Mail oder auch über die sozialen Netzwerke oder im Wolfsblog. Und dann hören wir uns zum Abschluss der denkwürdigen Bundesliga-Saison am Samstag mit Wölferadio Arena Live. Und dann hoffentlich, dass ihr alle einschaltet. Vorher gibt es ja auch noch die Show im Internet, bei YouTube vom VfL. Wer da mal reingucken möchte, gerne, gerne, gerne. Und ansonsten, ja, wisst ihr, was ich immer sage? Bleibt geschmeidig, bleibt gesund vor allen Dingen auch und nur der VfL. Über die Brücke kommt mein Tempel in Sicht. Mein grünes Licht ist wunderschön. Jedes Mal aufs Neue, dieses Gefühl. Ich ihn dort seh, kann nur schwer beschreiben, wie's mir dann geht. Lies in meinen Augen, was dort geschrieben steht. Immer nur der VfL, immer nur der VfL, immer nur der VfL. Immer nur der VfL, immer nur du, immer nur du, immer nur du, nur der VfL. Wir singen, wir springen. Tanzen für Wolfsburg, mein Verein. Und ich bin mir sicher, das wird ewig so sein. Lass die anderen reden, ist doch egal. Wir stehen zusammen, als wär's das letzte Mal. Immer nur der Fall. Nur der VfL, nur der VfL.